Variationen. Alles wird anders. Der neue Klavierpodcast mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Dritte Folge. Wir sprechen über Mozart. Mozarts Variationswerke zählen nicht zu den zentralen Meisterwerken in seinem Oeuvre. Dennoch gibt es unglaublich reizvolle Variationssätze in allen Genres. Jetzt haben wir natürlich in gewisser Weise das Pech, auf die Klaviermusik beschränkt zu sein. Was für tolle Variationssätze überhaupt bei Mozart fallen dir so ein, wenn du dran denkst? Naja, also natürlich in der Klaviersololiteratur die berühmte A-Dur-Sonate. Der erste Satz, gleich zu Beginn ein Variationssatz. Die Sonate, die dann mit dem berühmten Rondo alla Turca endet. Und die natürlich Pate stand in diesem Aufbau, erster Satz, gleich Variation, dann für die große Astro-Sonate von Beethoven, über die wir uns ja vor circa 1,5 Jahren in der Podcast-Folge X unterhalten haben, nämlich Was fallen dir noch für andere ein? Klarinettenquintett, Klavierkonzerte, B-Dur 456, S-Dur 482, was du beim BR vor 1,5 Jahren so hinreißend gespielt hast. Du meinst. Aber langsamer Satz, dieser C-Moll-Satz, der, genau, der Variationssatz ist. Und natürlich das C-Moll-Klavierkonzert. Das Finale des Konzertes Köchelverzeichnis 491. Wir sprechen jetzt über die Duport-Variationen. Wir sprechen hier von Jean-Pierre Duport, seines Zeichens nämlich Hofmusiker bei Friedrich Wilhelm II. In Potsdam, dem Vetter und Nachfolger Friedrichs des Großen, dem Mozart anno 1789 im Jahr des Sturms auf die Bastille einen Besuch in Potsdam abstattete. Heute Morgen auf der Zugfahrt habe ich bei Christoph Wolff in diesem sehr interessanten Buch gelesen, ja, diese alte Theorie, dass Mozart eigentlich dann einem langsamen Abstieg entgegenging, ist eigentlich falsch. In Wirklichkeit waren seine Perspektiven beruflich relativ groß zu der Zeit und er war ja auch immer noch Anfang 30, eigentlich dabei, 33 in der Zeit, dabei irgendwie seinen Wirkungskreis zu vergrößern. Und diese Variation über ein Thema aus einer Cellosonate von Duport, über ein Menuett, ist im Prinzip eine relativ opportunistische Tat, weil er sich diesem Hofmusiker gewogen machen wollte, indem er eines seiner Themen nobilitierte. Magst du uns spielen, wie das klingt? Das Bevor ist ganz liebenswert. Kurze Message an die Hörerinnen und Hörer. Ihr Lieben, ihr habt jetzt gerade Anselm gehört, ja? Versteht ihr jetzt, nach dem kleinen Monolog, warum ich mich 2010, wann haben wir uns kennengelernt? 2010? Ich glaube, ja, ja. Schock verknallt habe in diesen Mann. Also das ist so eine Freude, dir zuzuhören. Soll ich das mal kurz sagen? Du bist einfach cool. Also. Was ich mich ja immer frage, gibt es einen Grund, warum so viele Variationsthemen im Dreiviertel oder zumindest in Dreiermetren stehen? Goldberg-Variationen, Diabelli, Stevenson, wir sprachen schon davon, ganz oft ein Dreiertakt. Gibt es dafür einen Grund? Ich bin da viel zu wenig in der Frage drin, habe ich noch nie wirklich drüber nachgedacht. Ich kann persönlich für mich sagen, Dreiertakt, Dreiermetrum, Sechsachtel, Dreiviertel, nichts Swing großartiger als das. Also es macht einfach wahnsinnig Spaß, ja, Dreiertakte zu spielen. Weshalb das jetzt bei Variationen so ist, weißt du wahrscheinlich oder sicherlich viel besser als ich. Nee, ich habe wirklich ein paar Mal drüber nachgedacht. Im Zusammenhang mit Stevenson war immer die Rede davon, dass das natürlich irgendwie die Fortsetzung quasi erzwingt, dieser Swing, von dem du sprichst. Genau, es ist ja immer, also wenn wir über den Dreiertakt sprechen, jetzt höre ich mich gleich an, wie in den Stunden, in denen ich unterrichte, ist, es sei denn, der Komponist gibt dir eine ganz klare Gegenanweisung, eigentlich immer die erste Taktzahl ist eine schwere Taktzahl, 1, 2, 2 ist leicht und die 3 ist quasi die Überleitungszeit in den nächsten Schwerpunkt. Also du hast immer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 und dadurch hast du diesen Swing. Das ist hier wirklich so komponiert, tatsächlich genau. Schon von der rhythmischen Einteilung. Wer genau. Mal sein? Schwer, leicht, Übergang hier. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und häufig erlebst du einfach beim Unterrichten, dass dann Leute gerne mal 3 Schwerpunkte setzen. Also ja, als wäre der Takt 1/4 lang und nicht 3/4. Also das so. Bam, bam, bam, bam, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und da hast, wie gesagt, dieser Schwung, der nie endet. Ja. Aber in so einer langen Phrase geht es wahrscheinlich auch darum, in diesem Schwung immer mal wieder drin zu sein und ihn dann aber auch mal wieder zu genau. abstrahieren quasi, genau. Also gegen ihn zu spielen. Und ne? auch die Hörer an die Hand zu nehmen und von Beginn an zu sagen, das ist das Metrum. Und dafür eignet sich so ein Dreiertakt einfach perfekt. Findest du dieses Thema jetzt banal oder? Nein. Passt das zu Mozart? Was heißt, passt das zu Mozart? Es gibt dir alle Möglichkeiten. Es ist sehr klar harmonisch strukturiert. Ich glaube, es ist, ich finde Spiegelei machen schwer, aber es ist so für jemanden, der irgendwie okay komponieren kann, eine sehr dankbare Form. Ja? Ich könnte daraus nicht mal einen Takt schreiben. Aber das Metrum ist klar. Die Harmonie ist klar. Du hast D-Dur, D-Dur und Dominant Quad Sechstakkord, D-Dur. Also alles, was du brauchst, um ein Variationswerk zu schreiben, ist hier drin. Willst du uns zeigen, wie es so ein bisschen weitergeht? Es ist in gewisser Weise gleich ab der ersten Variation fängt Mozart an, dieses Thema zu umspielen, tatsächlich zu ornamentieren. Ja, also aus dem Urmaterial wird das. Also gleich ab der ersten Variation kommt auch der virtuose Spieler zu tragen. Und zwar, linke Hand bleibt gleich. Also im Urthema spielt die linke Hand das. Gibt interessantere Sachen auf dem Klavier. Und in der ersten Variation, Überraschung, Überraschung, spielt die linke Hand das. Also spielt exakt das Gleiche. Nur eben rechts ist viel virtuoser und umspielt das Thema. Das unangenehm. Der Pianist eilt ganz leicht, weist es darauf hin, dass er sich ein bisschen langweilt dabei? Nein. Nein, nein, das weist darauf hin, dass der Pianist seit 15 Jahren dieses Stück nicht gespielt hat. Und es weist darauf hin, dass wir ab Folge 4 einen neuen Co-Partner in diesem Podcast haben, weil ich diese frechen Kommentare hier von der Seite mir nur noch begrenzt Jahre, anhören darf. 15 Jahre hast du dieses Stück nicht mehr gespielt? 15 Jahre habe ich es nicht mehr gespielt. Wie kommt's? Hast du gerade echt gesagt, ich eile? Ich spiele sie jetzt nochmal. Das ist ja eine Unverschämtheit. Wo habe ich geeilt? Im zweiten Teil? Dann? Ach, nur im zweiten, ja? Widerlich. Sehr witzig. Weißt du was? Warte mal ganz kurz. Sehr witzig. 1, 2, 3, 1. Ich habe ein Metronom integriert. Ruhe. Zufrieden? Super. Aber das ist doch wirklich, also du musst uns die Geschichte vor 15 Jahren unbedingt noch erzählen, aber es ist ja wirklich auch interessant, denn diese Musik verlangt ja nach einer gewissen motorischen Striktheit und dann doch wieder nach Freiheit. Und es gibt ja diese vielen Leute, die sich bei Mozart irrsinnig gefangen anfühlen, auch wenn man zuhört. Du in meiner Wahrnehmung bist immer jemand, der bei Mozart zu großer Freiheit findet, auch als Solist mit Orchester und dich wie ein Fisch im Wasser auch in dem metrischen Korsett eigentlich bewegen kannst immer. Also ich habe dieses Stück, um kurz auf deine Eingangsfrage zu antworten, das letzte Mal gespielt 2006. Ich war noch Student und in einer extrem schwierigen Zeit. Noch keine 20. Noch keine 20. Ich hatte mich kurze Zeit vorher von meinem damaligen Lehrer, dem großen Karl-Heinz Kämmerling, Ruhe, Ehren, Frieden, habe ich mich damals getrennt, weil einfach die Zusammenarbeit, das Miteinander nicht mehr funktionierte. Lernte meinen dann neuen Lehrer und mittlerweile einen meiner engsten Weggefährten und Freunde und Helden Matti Raikalio kennen. Der Matti wurde mein Lehrer. Und vieles war im Umbruch. Und ein Jahr zuvor habe ich ja den zweiten Preis beim Arthur Rubinstein-Wettbewerb in Tel Aviv gewonnen. Und im Rahmen dieses zweiten Preises bekam ich die Möglichkeit, in Hannover ein Konzert zu spielen, in der Pro Musica-Reihe. Und die hatten ein Abonnement in dieser Reihe für junge Pianistinnen und Pianisten im kleinen Sendesaal des NDR. Also da bin ich, debütiere da und darf da spielen, darf da auch vorspielen. Es war auch eine Agentur im Publikum. Also es stand viel, sagen wir mal, auf dem Spiel für mich damals. Und ich war auch im Privatleben extrem verunsichert. Ich war auf Basis dieser Verunsicherung ziemlich vorlaut, anders als heute. Heute bin ich ja sehr schüchtern, weißt du ja. Introvertiert eigentlich auch. Introvertiert und halte mich ja gern zurück. Vorsicht mit Ironie im öffentlichen Rundfunk, gell? Das heißt es ja auch immer, gell? Genau. Nicht, dass wir jetzt hier missverständlich die zwei Orte, an denen Ironie ja nicht funktioniert, der öffentliche Rundfunk und Twitter. Jedenfalls, das war eine schwierige Zeit. Ich war, um es mal nett auszudrücken, mit beinahe allem unzufrieden und hatte echt Druck drauf. Und nun fand dieser Klavierabend statt und in der ersten Hälfte habe ich nur Mozart gespielt, nämlich die Duport-Variation und die Es-Dur-Sonate, Klavierverzeichnis 282. Und die große C-Moll-Sonate. Also es war eine anspruchsvolle erste Hälfte par excellence. Und in der zweiten Hälfte kam dann Robert Schumanns große Cello-Fantasie und Prokofjevs siebte Sonate. Also es war eigentlich alles zu viel und einfach bekloppt lang. Vielleicht war das Konzert okay, ich erinnere mich nicht mehr, aber die Resonanz war keine gute. Weder fand dann die Zusammenarbeit mit der dann anwesenden Agentur statt, noch passierten andere Dinge. Also es war ein schwieriges Konzert. Und das war das letzte Mal, wo ich diese Duport-Variation gespielt habe. Ist dir vom jetzigen Zeitpunkt her klar, was das Herausfordernde, besonders Schwierige an diesem Werk ist, wenn man es jetzt im Konzert spielen möchte? Ich glaube, das gilt für alle Werke, aber für Werke dieser Art ganz besonders. Du kannst eigentlich nicht auf die Bühne gehen und damit arbeiten. Du musst so über den Dingen stehen, mit einer solchen Gelassenheit, wie du ja gerade sagtest über die Klavierkonzerte, innerhalb dieses Korsetts doch so frei wie möglich sein. Das kannst du nicht, wenn du die ganze Zeit daran nachdenkst, Regeln zu erfüllen. Und an dem Punkt war ich damals. Du musst so frei und so bei dir sein und so in dir sein, wie nur irgend möglich. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Zumal, und da können wir ewig lange drüber reden, wie Studentinnen und Studenten ja aufwachsen. Du hörst ja die ganze Zeit so generalistische Ansagen, die aber mit deiner Persönlichkeit häufig gar nichts zu tun haben, wie zum Beispiel, nichts ist schwerer als Mozart. Ja, natürlich ist Mozart schwer, aber ich bin wirklich fest davon überzeugt, diese Ansagen und diese Sprüche führen sehr häufig dazu, dass junge Menschen erstarren vor Ehrfurcht, vor Druck, vor Angst, vor Erwartungsdruck, etc., etc. Und davon war ich Opfer, ohne Wenn und Aber. Und ich habe echt Jahre gebraucht, mich davon zu befreien. Denn am Ende, es ist wichtig, fühlst du dich gut mit diesem Werk? Was möchtest du damit sagen? Wie kann ich dir dabei helfen als dein Lehrer, damit du dahin kommst, wo du bist? Bestärken, bestärken, bestärken. Und diese Sprüche führen dazu, dass man einfach nur Angst macht. Ehrlich gesagt hasse ich die. Das Schöne an unseren Duport-Variationen, um auf die zurückzukommen, ist ja, dass dieses am Anfang relativ schmale Spektrum, auch vom Tonumfang, sich beständig weitet. Das ist relativ typisch für Variationen dieser Zeit, genau. Dass es immer reicher wird, dass es auch immer virtuoser wird was und man, dass dann sehr interessante Brechungen ja auch kommen. Genau, was man merkt, Übergang Variation 1 zu Variation 2. Also du hast recht, der Tonumfang wird zumindest in diesen ersten Variationen immer weiter und das Spiel wird immer virtuoser. Und jetzt ab Variation 3 ist zwar der Umfang immer noch weit, aber peu à peu, zumindest teilweise, wird dieses Stück, obwohl virtuos, doch wieder intimer. Bekommt es plötzlich etwas Feierliches. Ach, ist das schwer. Nochmal. Geht mal einen Kaffee trinken. Warum ist es jetzt für uns als Hörerinnen und Hörer so ein Riesenvergnügen, diese Musik? Es ist ja jetzt nicht so, dass da irrsinnig spektakuläre Dinge passieren. Wir spüren, der Pianist arbeitet und hat filigrane Sachen auszuführen. Aber man denkt, gib mir mehr davon, gib mir noch mehr davon. Sag kurz mir, du bist gerade Hörer. Weil es eine unglaubliche Harmonie in der Grundanlage hat, die immer noch mal in neuen Farben erscheint. Also als hätte man irgendeine wunderbare Gebirgsformation oder eine Blume, auf die immer wieder anderes Licht fällt. Und jedes Mal scheint sie neu zu sprechen und sich neu gegen ihren Hintergrund abzuheben. Aber du fühlst dich sicher. Ja. Aber du fühlst dich sicher. Du gehst nicht verloren. Genau. Ja, bist nicht überfordert. Du beobachtest natürlich trotzdem was sehr Delikates, oder? Absolut. Du bist relativ sicher, weil du sagst, das ist diese ästhetische Distanz, wenn du so willst. Ja. Aber es ist natürlich was unheimlich Feines, immer wieder in sich. Und ich meine, es umarmt dich. Es ist so eine umarmende, beglückende Musik, wenn es auch weitergeht, wie so zwei Oboen. Es ist sehr orchestral, es ist sehr pastoral. Also hier hat es ja wirklich das Gefühl von so Hirtenflöten, die dir von der Wiese zuspielen. Also es macht einfach unglaublich gute Laune. Aber es steht sehr wenig in den Noten. Jetzt kommen wir wieder zu meinen Lieblingsthemen. Mozart schreibt schon, also jetzt in diesem Werk beinahe gar nichts. Doch manche dynamischen Vorschriften haben wir zum Ende hin. Mozart gehört ja wirklich zu der ersten Generation von Komponisten, die dynamische Vorschriften schreiben. Es gibt fast gar keine Crescendi Diminuendi bei ihm, aber er führt, sagen wir, die Vorschrift der Dynamik ein. Natürlich, auch vorher hast du unglaublich reichhaltige Dynamiken in der Musik, aber du musst sie dir von woanders herholen. Also bei Bach hat das sehr, sehr viel mit Artikulation zu tun. Also die Vorstellung, auch vom Klavier ausgehend, wie würde ein Streicher das spielen? Also und wie würde jetzt von der Bogenführung her, wo gibt es laute Töne, wo gibt es leise Töne? Aber Mozart gehört zu den Ersten, die Piano und Forte geschrieben haben. Beethoven ist dann derjenige, der daraus eine ganz eigene Kunstform macht. In diesem Stück steht aber sehr, sehr viel drin, was Artikulation angeht. Also wo ist Legato, wo ist Staccato, also wo ist es gebunden? Und wo nicht? Plötzlich wird Artikulation auch zu einem interpretatorischen Zeichen, zu sagen, etwas ist eine schwere Taktzeit. Eins, zwei, leichte Taktzeit. Ungebunden, gebunden. Ich liebe diese Art Detailarbeit. Ja? Und was das angeht, steht natürlich sehr, sehr viel in den Noten. Da geht es eigentlich um Sprache, um genau. Tatsächlich Formulierung, Artikulation genau, in sprachlichen Silben. Ja. Die fünfte Variation ist ja eine, in der es rhythmisch jetzt von den metrischen Betonungen ganz interessant wird. Gell? Genau. Das klingt so ein bisschen Papageno-haft. Du spielst sie jetzt eigentlich im Ausgangstempo des ursprünglichen Themas. Etwas langsamer. Könntest du jetzt auch ein ganz abweichendes Tempo wählen? Das ist ja in der Theorie auch immer so ein bisschen umstritten. Müsste das eigentlich gleich bleiben? Ja, ich persönlich finde ja diese Wechsel der Tempi sehr angenehm und sehr schön, weil das einfach auch. Also kannst du dir das zum Beispiel auch schneller vorstellen? Ich könnte mir das auch schneller vorstellen, ja. Darf ich nur kurz eine Geschichte erzählen? Bitte. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe Ende 2012 ja meine erste CD-Aufnahme gemacht. Die 5 letzten Beethoven-Sonaten. Da gab es einen unvergesslichen Moment. Ihr werdet gleich merken, worauf ich hinaus will. Nämlich am letzten Tag der Aufnahme war dann Beethovens Opus 111 dran. Und ich nahm den ersten Satz auf, also. Und der Herr Zibinski war mein Produzent. Und der Herr Zibinski war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht im Studio. Der war wahrscheinlich mal wieder Kaffee holen oder war irgendwo. Ne? Und ich habe diesen ersten Satz aufgenommen, habe den abgehört, war eigentlich ganz zufrieden, fand auch mein Tempo echt in Ordnung und war eigentlich fertig. Und dann kam der hier mit seinem Kaffee zurück und sagte, ach, hören wir mal rein. Und ich weiß, ich werde das nie vergessen. Und dann haben wir diesen ersten Satz abgehört und das Einzige, was Anselm sagte, war, ach nö. Ach komm, Apokryphe-Geschichte. Ging es im Grunde um das Tempo. Und ich glaube, der Herr Zibinski wünschte sich ein dezent schnelleres Tempo. Und natürlich hatte der Herr Zibinski am Ende recht. Was mich daran erinnert, dass natürlich ich dir recht gebe und das schnellere Tempo einfach viel schöner ist. Als ich aufwuchs, da gab es immer noch die vielen Leute, die sagten, hier Eingangschor, Matthäus Passion, kommt ihr Töchter und so weiter, zu schnell oder zu langsam, als gäbe es irgendwelche objektiv richtigen Tempoempfindungen, scheint irgendwie mit dem menschlichen Puls gekoppelt oder solche Sachen. Das ist ja heute zum Glück Vergangenheit. Ja. Und ich finde jetzt tatsächlich auch deine langsamere Version in dieser sehr reflexiven, leicht ironisierenden Art auch wahnsinnig reizvoll. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, wir haben Variationsfolgen von relativ ähnlich gearteten und natürlich immer auf dieselben Taktperioden zugeschnittenen Variationen. Ja. Die könnte man relativ abschnurren lassen oder man könnte sie natürlich auch preziös ausstellen in ihrer jeweiligen, viel schöner wäre. In ihrer jeweiligen Unterschiedlichkeit. Und ich bin auch total offen dafür und lasse es auch zu. Sagen wir mal, heute Abend würde ich diese Duport-Variation im Konzert spielen. Ihr erinnert euch, Konzerte, da gab es mal was früher, so ein Ding, wo man auf die Bühne geht und da sind Menschen in einem Raum und klatschen. Was sah man da eigentlich, wenn man auf der Bühne stand, wenn man in den Saal schaute? Was das ist so weit weg. Also ich sah erstmal nicht so viel, weil ich ohne Brille nicht viel sehe, aber man sah so Menschen in einem Raum, die nebeneinander saßen. Das ist echt spooky, darüber nachzudenken. Da gibt es doch jetzt dieses Cartoon, wo die zusammen in dem Konzertsaal sitzen und sagen, Mensch, wir hören jetzt ein Konzert gemeinsam. Und der andere sagt, ich glaube das erst, wenn ich ein Telefon höre. Ja, genau. Aber wir schweifen ab. Also, es kann passieren, dass ich an einem Tag zum Beispiel dieses Stück spielen würde und ich komme im Kontext auch der vorherigen Variation. Ich schließe sie ab, lasse mir ein bisschen Zeit und aus der Stille heraus lässt du so ganz zart etwas entstehen. Aber es das kann ist auch sein, plötzlich bist du irgendwo im Figaro oder es, so. Genau, es kann auch sein, dass der Kontext ein ganz anderer ist und ich beende die vorherige Variation so. Das ist immer eine Kontextfrage. Du kannst nicht, ich kann nicht so eine Variation exklusiv sehen und sagen, naja, ich habe jetzt einen Plan gemacht und so setze ich jetzt den Plan um. Ja, ich glaube da einfach nicht dran. Deswegen glaube ich auch nicht an so etwas wie Interpretation, die ich zu Hause erarbeite, weil es verändert sich ja in dem Moment, wenn du vor Menschen spielst. Also bei mir verändert es sich, absolut. Und auch so kann dann Tempo entstehen. Wie ist die Akustik im Raum? Wie bist du drauf? etc. Wie ist der Flügel? Und da gibt es ganz, ganz viele Parameter, die auch mit ein Tempo entscheiden. Du brauchst aber von der Körperspannung her natürlich irgendeine Elastizität, die das auch mitmacht, oder? Die absolut. Dann dich nicht aus der Kurve wirft, weil dann plötzlich der Flow nicht mehr da ist oder solche Dinge. Und um das zu erreichen, musst du an einen Punkt kommen, wo du dir nicht mehr darum Gedanken machst, wie schwer Mozart ist, sondern du musst es einfach hinlegen und es läuft. Das geht jetzt auch unheimlich leicht weiter. Zum Beispiel kommt da die Variation 7. Vielleicht magst du uns davon auch noch ein bisschen was zeigen. Das ist eine richtig virtuose Variation. Sehr virtuos. Jetzt wirklich sagen. Willst du ganz kurz mal langsamer zeigen, wie das geht? Weil genau, es sind also gebrochene Oktaven. Und auch da wieder, wie gehst du mit diesen Oktaven um? Sie sind ja doch sehr, sehr schnell. Möchtest du sie so spielen? Also möchtest du quasi beide Töne hören? Oder ist das vielleicht so ein etwas kichernder Ansatz mit wie so kleine Vorschläge? Mir ist das zweite näher, weil für mich das hier viel zu viel Gewicht hatte. Ich finde es zu schwer. Aber sich über diese Dinge Gedanken zu machen, macht einfach irre viel Spaß. Das ist ja auch ein interessanter Aspekt an der Variationsform oder dem Format schlechthin, dass das sehr virtuose oder auch das technische Display, also irgendwie ein gewisser Show-Effekt einhergeht mit einer sehr interessanten Klangerforschung. Und beides kannst du wechselseitig ja beleuchten, wenn du willst. Ja, ne? Musst du. Und weil sonst, so toll Variationen sind, sonst kann so ein Variationswerk auch irrsinnig langweilig werden. Wenn du die ganze Zeit das Gleiche hörst, alles hat das gleiche Tempo und quasi den gleichen Charakter und es ist einfach nur so ein Abspielen von Studien, dann kann so ein Variationswerk auch sehr auf die Nerven gehen. Mozart hat ja sehr kluge Strategien, wie er diese Abwechslung herstellt. Wir sind jetzt gerade gesprungen, die Moll-Variation, die sechste, vielleicht magst du die kurz andeuten, gibt plötzlich eine ganz andere Welt, oder? Ich spiele mir das Ende der fünften und dann den Beginn der sechsten. Ist natürlich wie der ganze Mozartsche Herzschmerz aller ach, ich fühl's genau. Plötzlich mit drin. Gell? Genau. Also. Genau, also das, hier ist eine Art Arie, große Arie. Ja, sehr expressiv. Sehr, ja, wie du sagst, Herzschmerz und schmachtend. Auch hier, nur um es dazu zu sagen, steht nichts in den Noten, außer dass natürlich außer die Vorzeichen Artikulation sich ändern. Aber es genau. Gibt keine Tempoangabe, es gibt Nein. Kein Espressivo, es gibt keine besonderen Akzentsetzungen Nein. Oder sowas, sondern Artikulation und halt eine unglaublich expressive Linienführung. Ich weiß nicht, ob du vielleicht im zweiten Teil noch mal kurz die ta-da-da, diese ganzen Vorhalte. Diese Schärfe, die jetzt reinkommt in die Musik. Sehr viel chromatische Linien. Unglaublich reibende. Erinnern wir uns, wo wir herkommen. Da kommen wir her. Es tut beinahe weh. Ja, und wenn man nochmal, wenn man das auseinandernimmt, kommen da diese Klänge raus. Ist ein anderes Grundgefühl als das. Was sagt das über mögliche Inflationen in der Dissonanz? Eine sehr punktuell angewandte Dissonanz hat natürlich eine unglaubliche Wirkung, oder? Das ist ein Schock, das ist natürlich ein Schockmoment. Soll wehtun. Und ist eigentlich auch unmissverständlich in seiner emotionalen Wirkung, oder? Und da ist dein Espressivo. Er muss kein Espressivo mehr schreiben, aber da ist dein Espressivo. Dann kommt ja die achte Variation, über der steht jetzt tatsächlich Adagio. Das ist ja eine Konvention eigentlich auch zu der Zeit, dass man eine im Grunde genommen sich beschleunigende Variationsreihe durch die immer kleineren Diminutionen der Notenwerte, also die aus Vierteln werden Achtel, werden Sechzehntel und so weiter, und dann kommt plötzlich die Verlangsamung und ein retardierendes Moment im Grunde, ne? Es ist wieder eine Arie, aber sie ist nicht dramatisch schmachtend wie die Moll-Arie, sondern ja, liebend, umarmend, you name it. Koloratur. Große espressive Solo-Arien-Variation. Ja. Keine Wiederholung mehr. Keine Wiederholung. Und Finalvariation. Jetzt wird das Thema erweitert. Es kommt im Grunde eine Coda. Kadenz, du weißt nicht genau, wo du hingehst, alles ist offen, alles ist offen. Und zur Überraschung aller kommt das Thema zurück. aber wie so häufig in Variationen, wo das Thema entweder gleich oder verändert zurückkommt, du kommst verändert an. Denn anders als zu Beginn hast du ja eine Reise hinter dir und blickst auf dieses Thema reifer und erfahrungsreicher zurück. Steigt nicht zweimal in den gleichen Fluss, nicht wahr? Das hat er jetzt gesagt. Das Interessante, das hat Heraklit gesagt, egal. Aber das Interessante hier, und da kommen wir schon fast zu Haydn, den F-Moll-Variationen, die wir in der nächsten Folge behandeln werden, ist ja, dass die Coda, also eigentlich der freie Schlussabschnitt, plötzlich das Format des Ganzen nochmal ins Unerwartete weitet. Also genau. Ich höre einen sehr stark konzertanten Gestus jetzt da auf einmal, oder? Genau. Also es gibt eine Kadenz, es gibt eine Coda, es gibt Zwischenspiele. Es ist plötzlich sehr, sehr orchestral. Also so ein ganzer Streicherapparat, ja. Wie ein kurzer symphonischer Moment tatsächlich. Ja. So ein Glanz auch, so eine repräsentative. Genau. Tatsächlich hat ja Mozart nur 6 dieser Variationen in Potsdam geschrieben und 3 dann noch hinzugefügt. Wie das dann seinerzeit rezipiert wurde, ob er es selbst live gespielt hat, weiß man gar nicht so ganz genau. Wie man ja überhaupt über auch diesen Aufenthalt in Potsdam sehr, sehr wenig weiß. Ja. So richtig, was dabei herausgekommen ist für Mozart, außer großen Ausgaben nicht, weil Lichnowsky war längst dann schon zurückgekehrt nach Wien. Demnächst also die F-Moll-Variation von Haydn, 1793 entstanden, kurz nachdem dann Beethoven bereits bei Haydn Schüler ist. Ein Stück aus der gleichen Zeit, was vollkommen anders klingt und vielleicht zu den berührendsten und persönlichsten Werken Haydns überhaupt zählt. Würdest du uns einen ganz kurzen klingenden Vorblick geben? Dann noch ein zweites Thema, weil eigentlich sind es Doppelvariationen, aber davon sprechen wir demnächst. Alles wird anders, Variationen mit Igor Levit und Anselm Zibinski. Der Klavierpodcast von Igor Levit und Anselm Zibinski ist eine Produktion von BR Classic. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, könnt ihr uns gerne schreiben unter klavierpodcast@br.de. Eine Liste der erwähnten Stücke findet ihr in den Shownotes des Podcasts. Aufgenommen wurde diese Folge in Igor Levits Berliner Wohnung im April 2021 von Nikolaus Löwe. Produktion und Mischung Dorothee Keil und Elisabeth Panzer, Produktionsleitung Florian Scheirer, Redaktion Bernhard Neuhoff.